Drittens Schulden. Staatsverschuldung. Die Milliarden- und Billionenzahlen, die täglich durch die Medien rauschen, verstehen die Leute schon lange nicht mehr. Was kann man sich zum Beispiel unter einer Billion vorstellen? Vorweg eine Klärung. Die Amerikaner kennen den Begriff Milliarde nicht, sondern nennen eine Milliarde a billion und das, was wir als Billion bezeichnen, nennen sie Trillion. Wenn hier im Text von einer Billion die Rede ist, dann ist die deutsche Billion gemeint, also 1000 Milliarden. Würde man 100-Euro-Scheine im Wert von 1 Billion Euro aneinanderlegen, so ergäbe das ein Band von 1,4 Millionen Kilometern Länge, das fast viermal von der Erde zum Mond reichen würde. Allein das Haushaltsdefizit der amerikanischen Regierung, nur das Defizit, nicht etwa die Staatsschuld, also die Summe, die der Staat an neuen Schulden aufnehmen muss, weil die Steuereinnahmen nicht reichen, wird 2009 rund 2 Billionen betragen, im Jahr 2010 nochmals fast 1,2 Billionen. Damit nähert sich die Staatsschuld der Linie von 100% des Sozialproduktes. Die US-Staatsschuld nimmt unvorstellbare Dimensionen an. Anfang 2007 lag sie bei rund 10 Billionen. Das Budgetbüro des Kongresses schätzt, dass bis 2019 weitere 10 Billionen hinzukommen. 20 Billionen wäre dann eine Zahl mit 13 Nullen. Unterstellt man eine Zinslast von 5%, so müssen die USA 2019 mehr Zinsen zahlen, als ihre gesamte Staatsschuld im Jahr 1980 betrug. Als die Staatsschuld bei 10,6 Billionen Dollar stand, hat ein Statistiker die Summe auf die Köpfe der US-Bürger umgerechnet. Das waren dann 37.000 Dollar je Kopf oder 111.000 Dollar pro Drei-Personen-Haushalt. Da Kinder und Rentner diese Schuld schon rein theoretisch nicht zahlen können, lasten die vollen 111.000 Dollar auf jedem Lohnbezieher. In Deutschland betrug die Staatsschuld je Kopf der Bevölkerung im Jahr 2008 rund 18.400 Euro. Die wahren Staatsschulden sind jedoch um ein Vielfaches höher. Eine Studie der Stiftung Marktwirtschaft vom Herbst 2008 weist auch die versteckten Schulden aus und zeigt, dass die echte Staatsschuld in Deutschland bei über 300% des Bruttoinlandsproduktes liegt und in den USA bei über 600% des Bruttoinlandsproduktes. Im Mai 2008 schätzte der Präsident der Fed von Dallas, Richard W. Fisher, die echte Staatsschuld der USA auf rund 100 Billionen Dollar. Dass ein solcher Verschuldungswahnsinn in einem System echten Geldes nicht möglich wäre, versteht sich von selbst. Schon deshalb sollte man das Fiat Money und das Zentralbankwesen abschaffen. Die uferlose Verschuldung ist das Spiegelbild der endlosen Geldvermehrung, also der Inflationierung des Geldangebotes und damit auch der nachfolgenden Güterpreisinflation. Zugleich erhöht die Schuldenexplosion den Anreiz der Herrschenden, die Inflation noch weiter anzutreiben, weil das die Bedienung der Schulden erleichtert. Ein wahrer Teufelskreis zugunsten der Machteliten und zulasten der arbeitenden und sparenden Bürger. Leider wartet man vergeblich auf eine entsprechende Aufklärung der Bevölkerung durch die Ökonomen, mit Ausnahme der Austrians. Ganz im Gegenteil kommen aus den Fachzirkeln der Ökonomie die abstrusesten Abwiegelungen hinsichtlich der Staatsverschuldung. So schrieb beispielsweise ein Professor der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Karlsruhe, der Name sei gnädig verschwiegen, in der Financial Times Deutschland vom 28. Januar 2009 in einem Artikel »Schulden als Geschenk«. Wenn demnächst die deutschen Staatsschulden nicht mehr um 479 Euro in der Sekunde steigen würden wie 2008, sondern um 4.439 Euro je Sekunde, nach den großen Rettungs- und Konjunkturpaketen, dann sei das nicht tragisch. Schließlich würde die nächste Generation nicht nur die erhöhte Staatsschuld erben, sondern auch die größeren Forderungen aus Staatsanleihen in etwa gleicher Höhe, sodass es zwar zu Umverteilungen innerhalb der Generationen kommen könne, zum Beispiel von nur Steuerzahlern an nur Staatsanleihenbesitzer, aber nicht zwischen den Generationen. In diesem Artikel wurde also der populäre Unsinn verbreitet, höhere Schulden seien kein Problem, weil ihnen ja auch höhere Forderungen gegenüberstünden. Es wird vollständig vernachlässigt, dass Schuldner und Schulden verlieren können. Beispiel: A leiht Unternehmer B 1 Million. Jetzt hat A 1 Million weniger Bargeld, aber 1 Million mehr Forderungen. B hat 1 Million mehr Bargeld, aber 1 Million mehr Schulden. Beider Status ist gleich geblieben und beide fühlen sich reich. Denn A hat immer noch 1 Million auf der Guthabenseite Forderungen und B hat 1 neue Million Bargeld. Wenn aber B mit seinem Unternehmen scheitert, sind beide arm und haben null. Die Million des B ist verloren und die Forderung von A ebenfalls. Das Risiko des Ausfalls ist bei Staatsschulden auf lange Sicht noch wesentlich höher als im genannten Beispiel. Wenn ich mein Geld an ein Unternehmen verleihe, so besteht die Chance, dass Zins und Tilgung aus den künftigen Erträgen des Unternehmens bezahlt werden können. Der Staat aber ist kein Unternehmen, sondern ein Konsummonster. Er teilt den ihm gewährten Kredit an seine Beamten und Soldaten aus, an Sozialhilfeempfänger und Rentner. Und diese Empfänger tätigen damit keine Investitionen, sondern bestreiten ihre Lebenshaltungskosten. Besonders Militärausgaben sind fast ausschließlich Konsum. Die Besitzer von Staatsanleihen können nur so lange mit Verzinsung und Rückzahlung rechnen, als sie und ihre Kinder dem Staat als künftige Steuerzahler genügend Mittel dafür zur Verfügung stellen, das heißt, indem sie ihre Forderungen selbst begleichen. Wird die Schuld zu groß, reichen die Steuermittel nicht mehr aus und der Staat erklärt den Bankrott in Form einer sogenannten Währungsreform. Die Gläubiger und Geldvermögensbesitzer verlieren alles oder fast alles. Die Deutschen haben das im 20. Jahrhundert 2-mal erlebt und es bedarf keiner prophetischen Gabe, vorherzusagen, dass ihnen das im neuen Jahrhundert erneut passieren wird. Hinzu kommt, dass der Herr Professor unerwähnt ließ, dass die an den Staat fließenden Kredite von den besseren privaten Verwendungen abgezogen werden. Soweit staatliches Defizitspending über das Kreditvolumen hinausgeht, das von privaten Unternehmen oder Haushalten zu Investitionszwecken aufgenommen worden wäre, wenn der Staat die Mittel nicht an sich gezogen hätte, können sich zwar kurzfristig stimulierende Effekte ergeben, aber die Struktur der relativen Preise wird deformiert. Die Präferenz der Konsumenten, was die Aufteilung der Einkommen in Ersparnisse und Konsum anbelangt, also das Präferenzgefüge zwischen Gegenwartsgütern und Zukunftsgütern, werden verzerrt. Das erzeugt Fehlinvestition, Inflation und spätere Depression. Größere Defizite verschieben die Nutzung der Ressourcen weg von den Konsumenteninteressen und hin zu den politischen Sonderinteressen. Dr. Hilmar Schacht, Präsident der Deutschen Reichsbank von 1923 bis 1930, kannte noch die Weisheit der früheren Ökonomen, als er sagte, Verschuldung ist nichts weiter als vorgezogener Konsum, der in der Zukunft ausfällt. Und auch, man staune, der prominente Philosoph Peter Sloterdijk zeigte viel ökonomischen Sachverstand, als er in der FAZ vom 10. Juni 2009 schrieb: Die größte Gefahr für die Zukunft des Systems geht gegenwärtig von der Schuldenpolitik der keynesianisch vergifteten Staaten aus. Sie steuert so diskret wie unvermeidlich auf eine Situation zu, in der die Schuldner ihre Gläubiger wieder einmal enteignen werden, wie schon so oft in der Geschichte der Schröpfungen von den Tagen der Pharaonen bis zu den Währungsreformen des 20. Jahrhunderts. Neu ist an den aktuellen Phänomenen vor allem die pantagruelische Dimension der öffentlichen Schulden. Ob Abschreibung oder Insolvenz, ob Währungsreform, ob Inflation. Die nächsten Großenteignungen sind unterwegs. Das Beispiel Japan zeigt ganz real die Sinnlosigkeit von schuldenfinanzierten Staatsprogrammen zur vermeintlichen Konjunkturbelebung. Seit nunmehr 19 Jahren versucht die japanische Regierung, die Wirtschaft des Landes, vor allem den Finanzsektor, mit gigantischen Konjunkturprogrammen aus dem Sumpf zu holen, in den es dem Immobilienboom der 80er Jahre versunken war. Das Ergebnis? Noch immer marodiert die japanische Wirtschaft dahin und die Staatsverschuldung, die zu Beginn der Krise 1989 bei 35% des Bruttoinlandproduktes lag, ist heute mit rund 190% des Bruttoinlandproduktes die höchste aller Industrienationen. Manche Analysten gehen von einer Zahl weit jenseits von 300% aus. Sowohl die Ankurbelungsversuche des Staates als auch seine Wiederbelebungsversuche in Rezession und Depression sind ökonomische Quacksalberei. Schon die nüchternen Zahlen belegen das. So war zum Beispiel in den USA der 50er Jahre eine Zunahme der Gesamtverschuldung von knapp 338 Milliarden Dollar noch von einem Bruttoinlandswachstum von 248 Milliarden Dollar begleitet, was einem Faktor von 0,73 entsprach. Ein Dollar mehr Schulden führte demnach zu 73 Cent mehr Sozialprodukt. Die weitere Entwicklung des Faktors 0,65 in den 60er Jahren, 0,59 in den 70er Jahren, 0,34 in den 80er Jahren, 0,32 in den 90er Jahren und 0,17 von 2000 bis 2008. Aktuell liegt der Faktor bei 0,15, das heißt, ein Dollar Schuldenzuwachs erbringt nur noch 15 Cent Sozialproduktswachstum. Was nicht bedeutet, dass das Sozialproduktwachstum nicht auch ohne Schuldenvermehrung hätte zustande kommen können, was aber sehr wohl ein Licht auf den Irrwitz wirft, dieses System aktuell mit neuen Billionen Schuldendollars wiederbeleben zu wollen. Da hilft auch nicht der Uralt-Karlauer von der Wirtschaftsbelebung durch keynesianische Staatsausgaben Nazi-Deutschlands. Der Berliner Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschel hat belegt, dass sich in Deutschland zwischen 1933 und 1939 trotz Defizit-Spending zu keiner Zeit ein selbsttragender Konjunkturaufschwung eingestellt hat. Anders als in den Modellen von Keynes sprang der staatliche Nachfrageimpuls nicht auf den privaten Konsum über. Im Gegenteil. Der Anteil der Konsumausgaben am Sozialprodukt sank von 75% im Jahr 1928 auf 65% im Jahr 1936. Nicht nur relativ, sondern auch absolut ist der Lebensstandard der Deutschen damals gesunken. Man kann von einer kostbaren Rarität sprechen, wenn in einem der Massenmedien einmal Klartext bezüglich der Staatsverschuldung geschrieben wird. Deshalb seien hier einige Sätze zitiert, die der mutige Wolfram Weimer in stern.de vom 14.04.2008, ursprünglich in Cicero, formuliert hat. Deutschlands Staatsverschuldung erreicht die unfassbaren Dimensionen eines kafkaesken Schlosses, eine gigantomanische Fiktion gewesenen Geldes und doch so mächtig, dass wir alle zu Höflingen künftiger Forderungen degradiert sind. Aller historischen Erfahrungen nach drohen Kriege, Enteignungen oder Kapitalschnitte, wenn es nicht gelingt, die fiskalische Amokfahrt der Republik zu beenden. Nun wirkt die Staatsverschuldung nicht nur wie eine Zeitbombe. Sie ist zugleich ein Sozialisierungsindikator. Wir leben weiterhin in dem Irrglauben, Deutschland stecke in einem globalisierten, neoliberalen Privatisierungshexenkessel des Raubtierkapitalismus. Ein Blick in das Bilanzbuch unserer Nation beweist das glatte Gegenteil. Nicht die großen Konzerne, sondern der Staat reißt immer größere Anteile am Volksvermögen an sich. Diese Staatsverschuldung ist eine vorweggenommene Massenenteignung. Schulden und Moral. Die Staatsschulden, Bund, Länder, Gemeinden, Sonderhaushalte der Gebietskörperschaften aller Art, scheinen heutzutage weder die politische Kaste, noch die schreibende und moderierende Zunft, noch die Bürger selber sonderlich zu erregen. Schulden machen sei normal, sagt man, und sparen wird als altmodisch, altväterliche Tugend lächerlich gemacht. Wo auch immer sich im öffentlichen Bereich ein zarter Ansatz von Sparwillen regt, sind in der Wolkenkuckucksneuzeit sofort politische Zampanos mit den Totschlagsvokabeln vom Kaputtsparen und von der sozialen Demontage zur Stelle. Kaum jemand erkennt, dass mit jedem Prozentsatz der Staatsverschuldung und der öffentlichen Haushaltsvolumina auch die Abhängigkeit der Bürger vom Staat steigt. Die Leute gewöhnen sich daran, dass mehr und mehr private Lebensbereiche vom Staat übernommen werden und die Bürokratie wächst unaufhörlich. Die mit Staatsschulden bezahlten Geschenke und Bestechungsgelder werden mehr und mehr wahlentscheidend und blähen die politische Sphäre zu Lasten der Privaten auf. Der demokratische Prozess wird zu einem schamlosen Gerangel um die fettesten Brocken zu Lasten anderer Leute. Die Menschen kümmern sich letztlich nur noch um sich selber, weil sie der Überzeugung sind, mit ihrer gewaltigen Steuer- und Abgabenlast genug für andere getan zu haben. Der Großteil der Staatsausgaben wird heute für Leistungen verwendet, die früher von den Familien, den Kirchen und privaten Hilfsorganisationen erbracht wurden. Mit dem Wort Gemeinwohl hat der amerikanische Autor Dan Denning einmal gesagt, bekommt Verantwortungslosigkeit nur einen schöneren Namen. Wer sich als Bürger mit der Staatsverschuldung abfindet, stimmt nicht nur der Verarmung der Volkswirtschaft zu, in der er lebt, sondern auch der Erosion der Moral, der Erosion seiner eigenen Moral und der Moral aller anderen. Wenn eine große Zahl von Leuten oder gar die Mehrheit von anderer Leute Geld und Arbeit lebt und wenn den Empfängern sogar noch eingeredet wird, dass sie darauf einen Anspruch hätten, dann ergibt sich daraus nicht nur eine andere Auffassung von Wirtschaft, Arbeit, Eigentum, Staat und Politik, sondern auch eine Änderung der Persönlichkeits- und Charakterstruktur der Bürger. Die Wertschätzung von Unabhängigkeit, Eigenverantwortung, Zukunftsvorsorge, Familien- und Sippenzusammenhalt, Mäßigung, Verzicht, Wagemut, Ehrlichkeit und persönliche Hilfsbereitschaft schwindet zunehmend. Eine Handlung kann nur moralischen Wert haben, wenn sie weder unter Zwang noch auf Kosten anderer erfolgt. Persönliche Moral, und es gibt keine andere als persönliche, schwindet dahin, wenn sie in das Wieselwort sozial umgedeutet wird und die Domäne des Sozialen mehr und mehr zum zwingenden und befehlenden Gewaltmonopolistenstaat wandert. Und dorthin wandert sie umso mehr und umso schneller, je höher die Staatsverschuldung und der damit einhergehende Aktionsradius der politischen Kaste steigt. Der schuldenfinanzierte Sozialstaat hat den demokratischen Prozess zum Schlachtfeld der Gruppenegoismen gemacht, sowie die Parteien zu egalitaristischen Klassenkampforganisationen. Er zerstört das Recht, indem er unter Missbrauch des Versicherungsbegriffs Ansprüche ohne Gegenleistung als Rechte definiert. Die Ethik des Teilens ist unendlich wichtig im persönlichen Bereich, aber sie wird zur Scheinethik der Vernichtung, wenn man sie auf ein ganzes Gesellschaftssystem anwenden will. Sie wirkt dann wie ein Bombenkrieg, der alles zerstört. Die materiellen Werte der Menschen und ihre ideellen und moralischen Werte. Moral als allgemein verbreitetes und dauerhaft stabiles Element in einer Gesellschaft kann es ohne die üblichen ökonomischen Zwänge des Lebens nicht geben. Im Schlaraffenland wäre das Phänomen Moral unbekannt. Und der auf Schuldenbergen errichtete Sozialstaat gaukelt dem Menschen vor, in einer Art Schlaraffenland zu leben. Schon 1848 hat der französische Ökonom Frédéric Bastiat in seiner Schrift La Loi, das Gesetz, dargelegt, dass es keine Sondermoral für den Staat gibt. Was für den Bürger falsch und unrecht ist, kann auch für den Staat nur falsch und unrecht sein. Aber der Staat versucht, seine Kriminalität als Wohltat und Recht zu verkaufen. Wer das gutheißt, ist selber ein Krimineller. Wenn der Einzelne nicht das Recht hat, das Eigentum eines anderen unter Androhung oder Ausübung von Zwang und Gewalt wegzunehmen, dann hat es auch der Staat nicht und eine Mehrheit auch nicht. Eine größere Kopfzahl kann nicht Prinzipien auflösen. Keine menschliche Autorität kann aus falsch richtig oder aus böse gut machen. Indem der Staat seinen Bürgern einredet, der staatlich organisierte Raub durch steuer- und schuldeninduzierte Umverteilung sei recht und gerecht, macht er sie zu Komplizen, denen auch im privaten Bereich das Gefühl und das Bewusstsein von Recht, Gerechtigkeit und Moral zunehmend verloren geht. Wenn der unter Zwang und Gewaltandrohung erfolgende Geldentzug des Staates bei den Bürgern Diebstahl ist, und das ist es, wenn die Zahlung nicht freiwillig erfolgt, dann ist das Einfordern staatlicher Leistungen durch die Bürger Auftragsdiebstahl. Die diesbezügliche Vorbildfunktion der politischen Kaste ist hochwirksam und somit zerstörerisch für das moralische Grundgerüst der Menschen. Bei all dem sollte man nicht vergessen, dass neben den vielen anderen Übeln auch die uferlose Staatsverschuldung nur im Fiat-Money-System zu betreiben ist und mit echtem Geld nur minimale Ausmaße annehmen könnte. Professor Jörg Guido Hülsmann wusste sehr wohl, warum er einen seiner brillanten Werke den Titel »Die Ethik der Geldproduktion« gegeben hat. Ethik und Moral werden auf vielen Wegen, auch auf dem der Verschuldung, zerstört. Wenn die Produktion des Geldes auf so unmoralische Weise zustande kommt, wie beim beliebig erzeugbaren Fiat-Money. Das gilt auch für so manche Verwilderung im Management der Finanzkonzerne. Die Kehrseite der Liquiditätsflut ist ja automatisch und definitionsgemäß die uferlose Verschuldung, nicht nur des Staates, sondern auch der Unternehmen und der Privaten. Und wenn der Verschuldungsdruck und damit die Existenzangst wächst und immer unerträglicher wird, dann rücken Versuchungen zu illegalen, unmoralischen und rücksichtslosen Verhaltensweisen auch ins Blickfeld von eigentlich anständigen und integren Menschen. Eine der vortrefflichsten Schriften zu den zwingenden Zusammenhängen zwischen Staatsverschuldung oder öffentlichen Geldern ganz allgemein und der westlichen Moral- und Wertezersetzung stammt aus der Feder des englischen Soziologen Dennis O'Keefe von der University of North London. Sie trägt den Titel »Political Correctness and Public Finance« von 1999. Die politische Korrektheit und vergleichbare Extremismen, schreibt O'Keefe, hätten ihr gegenwärtiges Agitationsniveau betreffend Rasse, Geschlecht, Multikulturen und so weiter niemals ohne öffentliche Gelder, vor allem durch das öffentliche Bildungswesen und den Wohlfahrtsstaat erreichen können, weil es dafür einfach nicht genügend Nachfrage gegeben hätte. Sozialistische Ideen inklusive Political Correctness sind ein künstliches Erzeugnis öffentlicher Gelder, ebenso die Staatsabhängigkeit des modernen Menschen. Moral wird gröber und verliert sich schließlich, wenn Menschen bei ihren Entscheidungen nicht die eigenen Mittel investieren müssen. Das Easy Money, leichtes Geld, beliebig vermehrbares Kreditgeld, Wohlfahrtsabhängigkeit schafft, ist seit langem bekannt. Relativ neu ist die Erkenntnis, dass bei uns öffentliche Gelder auch entwurzelte Intellektuelle bescheren, welche bestrebt sind, diese Abhängigkeit und ihre Erscheinungsformen, wie zum Beispiel vaterlose Familien, zu verteidigen und gesellschaftsfeindliches Denken vom Typ politische Korrektheit zu forcieren. Dazu gehört auch die Behauptung, dass fast alles, was die meisten Menschen für verbrecherisch oder abartig halten oder für wahr, schön und sinnvoll, genau das nicht sei. Unser öffentlich und mehr mit Schulden finanziertes Massenbildungswesen eröffnet den Anhängern perverser Überzeugungen die Gelegenheit zur Verbreitung ihrer Ideen in einem noch nie gekannten Ausmaß. Sie können den Ertrag ihres Tuns privatisieren und die Kosten sozialisieren. Die intellektuelle Korruption und der geistig-moralische Zerfall, so O'Keefe, sind ein künstliches Erzeugnis der öffentlichen Gelder aus Steuern und Staatsverschuldung. Das Ausgeben von nicht vorhandenem Geld, Haushaltsdefizite und Staatsverschuldung und von Geld, das anderen Leuten gehört, ist die verführerischste von allen Arten der Korruption. Öffentliche Gelder bilden den wahren Brennstoff der Hölle auf dieser Welt. Die Ozeane aus Papier und Kreditgeld, die vom Bankwesen mit Bruchteilsreserven von den Zentralbanken und von der staatlichen Schuldentreiberei geschaffen werden, führen jedoch auch zu einer stetig steigenden Verschuldungsbereitschaft der Bürger. Besonders die in der permanenten Geldvermehrung angelegte Inflation. Geldvermehrung ist Inflation und Teuerung oder Preisinflation ist deren Folge, regt die Leute an, Schulden zu machen. Der ständige Kaufkraftverlust des Fiat Money bestraft das Halten von Bargeld und belohnt die Schuldner. Früher war zurückgelegtes Geld eine effektive Form des Vorsorgesparens. Seine Kaufkraft schwand nicht dahin wie Butter in der Sonne, ja, oft gewannen die Ersparnisse sogar an Kaufkraft durch sinkende Preise. Von großer Bedeutung war auch, dass ganz normale Leute, auch die sprichwörtliche alte Oma, Ersparnisse bilden und halten konnten, ohne etwas von Fondsanlagen und internationalen Aktien- und Finanzmärkten zu verstehen. Man vergleiche das mit heute. Es wäre verrückt, Geldscheine als Altersvorsorge zu horten. Sie wären, wenn man sie eines Tages benötigt, nur noch Bruchteile wert oder gar nichts mehr. Verschuldung wird also zur rationalen Strategie auch der Privatleute, um sich damit Vermögensanlagen zu kaufen, deren Wert mit der Inflation zu steigen verspricht. Während unsere Großeltern noch zuerst 30 Jahre lang Geldersparnisse gebildet haben, bevor sie ein Haus bauten, wird heutzutage schon mit der Bauerei losgelegt, sobald das laufende Einkommen zur Schuldenbedienung auszureichen scheint. Oft endet die Schuldenmacherei in finanziellen und somit auch familiären und persönlichen Katastrophen. Daneben ist eine Finanzindustrie ungeheuerlichen Ausmaßes entstanden, die erst zur astronomischen Weltverschuldung und zu den finanziellen und moralischen Entgleisungen führen konnte, die nun in der Krise vielfach beklagt werden. Die permanente Inflation des kranken Papiergeldes hat die Bürger in finanzielle Abhängigkeiten gebracht, wie keine Generation zuvor. Diese Verschuldungskultur, gleich ob staatliche oder unternehmerische oder private, bewirkt, dass Schulden nicht mehr als unschicklich betrachtet werden, sondern als clever. Sämtliche Staatsleistungen werden ohne Hemmungen entgegengenommen und ausgenutzt. Alle Beteiligten sind auf endloser Renditejagd, um dem Kaufkraftverlust ihres Geldes entgegenwirken zu können. Damit fallen auch die moralischen Schranken der Menschen gegen Staatsverschuldung, gegen Kreditfinanzierung des ganzen Lebens und gegen unverantwortliche Finanzakrobatik. Man mag es als fruchtbar oder als furchtbar erachten, aber es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass mit einer Depression nicht nur eine wirtschaftsstrukturelle und finanzielle Bereinigung stattfindet, sondern auch eine moralische. Was jedoch nicht bedeutet, dass im Verlauf des Verelendungsprozesses in der Depression die Unmoral in Form von Krieg und Unruhen, von Revolution und Revolten, von Kriminalität und Gewaltausbrüchen, von Korruption und Betrug nicht unvorstellbare Formen und Ausmaße annehmen könnten.